Im Jahre 1904 war hier und in Dreschen ein Schulstreik, typisch polnisch, typisch für die Zerrissenheit der damaligen Zeit in Deutschland. Stellen Sie sich bitte einmal vor, wir regieren heute noch nicht einmal 8 Wochen hier in Posen. Stellen Sie sich bitte einmal vor, hier in Schrodda würden es die Eltern der polnischen Kinder wagen, ihre Kinder nicht in die Schule gehen zu lassen. Augenblicklich will ich sie ja gar nicht da drin haben. Sollen verdummen, sie brauchen gar nichts zu lernen. Ist gar nicht nötig. Aber stellen Sie sich bitte. Ja, um mal bei den Kindern zu bleiben, so einen kleinen Abschweifer. Glauben Sie, dass die je wieder in dieselben Schulen kommen oder unter denselben Voraussetzungen in die Schulen kommen, wie das früher der Fall gewesen ist? Glauben Sie, wir wären so saudumm und würden doch vom Staat aus die Lehrer bezahlen, die den Kindern Lesen und Schreiben beibringen, sie wissenschaftlich weiterbilden, ja, sie sogar vielleicht auf eine Universität schicken, damit aus diesen gelehrten Kindern nachher die Führer für Aufstände gegen uns werden. Hier, so dumm soll man uns nicht halten. Das hat das kaiserliche Deutschland fertiggebracht. Und zum Dank dafür durften ja auch die polnischen Kinder streiken im Jahre 1904. Ich will keine Lehrer haben, die polnischen Kindern Lesen und Schreiben beibringen. Wenn der Krieg zu Ende ist, dann gibt es genug deutsche Soldaten, die als gut gediente Unteroffiziere mit dem Rohrstock in der Hand hier 2, 3 Klassen unterrichten. Dann können die auf die Felder gehen. Leider gibt es.